Deutschlandfunk, Studiozeit. In unserer Reihe Wirklichkeit unmöglich machen, ein romantisches Projekt, bringen wir ein Hörspiel von Hans Magnus Enzensberger, in dessen Mittelpunkt Clemens Brentano und Auguste Bussmann stehen. Leben und Poesie sollten eins werden. Eine romantische Forderung, der dieses exzentrische Paar zu folgen versuchte. Enzensberger hat das Leben Augustes, die in kaum einer Literaturgeschichte als Ehefrau Brentanos erwähnt wird, rekonstruiert. Seine Quellen sind ausschließlich Briefe. Briefe des Paares, Brentanos Schwester Bettine, Achim von Arnims und anderen, die sich zu dem damals skandalösen Fall in irgendeiner Weise äußerten. Das Hörspiel ist eine Montage der unterschiedlichen Zitate, die chronologisch aus verschiedenen Perspektiven Augustes Verhalten beschreiben, erklären, kommentieren. In dieser Chronologie der Geschehnisse von 1807 bis 1832 werden immer wieder Teile und verschiedene Fassungen eines Gedichtes von Clemens von Brentano eingeflochten. Verzweiflung an der Liebe, in der Liebe. In einer Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1983 sprechen unter anderem Gerd Warmeling, Bruno Ganz, Jutta Lampe, Otto Sander und Peter Fitz. Requiem für eine romantische Frau. Hörspiel von Hans Magnus Enzensberger. Rosen oder Dornen hingesungen? Ob Atem, ob leiser Atem von den Lippen fließt? Ob Atem von der süßen Lippe fließt? Gesunken? Trunken? Der Becher, der gefallene Becher gießt. Was ist's, dass der gefallene Becher gießt? Von süßen Lippen. Von ihren Lippen fließt das Gift, der Wein. Ob Atem noch von ihren Lippen fließt? Ist an ein Herz das andere hier gesunken? Sag. Es ist des Teufels zu werden. Ist an ein Herz das andere hier gesunken? Ohne es zu wollen. Wider den Willen der ganzen Familie, die mich verflucht, ohne dass ich es verdiene. Nachdem ich das Mädchen fünfmal gesehen, die mit einem Adjutanten des Königs von Holland sich ein Jahr vorher ebenso gewaltsam versprochen, in der ganzen Stadt bekannt als dessen Braut, äußerlich ganz still, sanft und sinnig, ja tiefsinnig erscheinend, entsetzlich verständig sprechend, entschlossen wie ein Mann, jungfräulich schüchtern wie eine Nonne, wirft sich mir Auguste Bussmann, die Nichte des Bankiers, mit erschrecklicher Gewalt nach einigen poetischen Galanterien, die ich ihr gemacht, an den Hals. Sie ist wie eine Person, die in den Tod geht. Ich kann meinen Widerwillen gegen diese so oft wiederkäute Geschichte nicht überwinden. Den Tag, da Bonaparte hier durch verschiedene Triumphbögen zog, ging sie mit Clemens und mir in den Palast, um ihn bei seiner Abreise in Augenschein zu nehmen. Wir standen in einer Nische an der Stiege. Hier wurde die erste Liebeserklärung gemacht. Hat Gift? Hat Wein? Hat Tränen sie getrunken? Ob leiser Atem von den Lippen fließt? Was ist's, dass der gefallene Becher gießt? In Lust, in Schlaf. Versunken. Hat Balsam sie getrunken? Was ist's, dass ihr den Mund verschließt? Ist an ein Herz das andere hingesunken? In Lust? In Tod? Ich stehe neben ihr auf der Treppe. Ist an ein Herz das andere hingesunken? Ich stehe neben ihr auf der Treppe, da Napoleon und die anderen Fürsten auf- und ablaufen. In einer Nische mit Claudine und Bettine, wie eine Bildsäulengruppe vor den Augen aller Frankfurter. Ihr Betragen ist so toll zärtlich und aufsehenerregend, dass alles auf uns sieht. Ich stehe wie am Pranger. Mit unaussprechlicher Angst und trauriger Empfindung war es mir nur eine dunkle Empfindung, dass ihre Arme, die mich öffentlich umschlungen, mir wirklich ein Halseisen werden könnten. Hier kömmt sie endlich ganz außer sich. Sie sagt mir, dass sie versprochen sei, dass die Königin darin verwickelt sei. Mit Mühe halte ich sie zurück, dass sie nicht dem Bonaparte zu Füßen fällt und meine arme Person in die Weltgeschichte hineinfliegt. Alles rings um mich flieht mich mit schrecklicher Trauer. Ich bin meiner nicht mehr mächtig. Clemens ist wütend in die Auguste Bussmann verliebt. Und sie auch in ihn. Das gibt eine Geschichte. Die ganze Stadt redet von mir und ich liebe eigentlich nicht, sondern ehre nur den Mut und den entsetzlichen Charakter dieses Mädchens, der sich mit solcher Gewalt liebend zeigt. So viel kann ich Ihnen sagen, dass sie nur 16 Jahre alt ist, mir kein angenehmes Antlitz hat, denn es hat keine straffen, reinen Züge, sondern vielmehr etwas angeschwollen. An mein durch Ausartung abgestorbenes Mündel, genannt Auguste Bussmann. Sanftmut, Liebe und Rechtlichkeit umschatteten sie in ihren Familienverhältnissen. Und es war besonders mir eine entzückende Freude, den Wünschen meiner Pflegebefohlenen zuvorzukommen. Hat Gift? Hat Wein? Hat Balsam sie getrunken? Ob ihr ein Krampf? Ob Atem von der Lippe fließt? Ob rings nur Dorn? Ob keine Rose sprießt? Ob ihr der Atem? Ob ein Gott? Versunken, gießt, der Becher fließt, ob ihr ein Gott den Mund, ob ihr ein Krampf den Mund verschließt. Den Mund, den kleinen Mund verschließt. Wie ich immer das Herrlichste glaube. Ob ihr ein Krampf den Mund verschließt. Wie ich immer das Herrlichste glaube, scheint mir bloß Liebe und herrlicher Enthusiasmus in einem durchaus scheuen, züchtigen Mädchen. Was Fanatismus in einer eigensinnigen, von Jugend auf intriganten, heimlichen, romanhaften Dame war. Oh mein Clemens, was soll aus mir werden? Mit zärtlicher Besorgnis, ja oft mit Schrecken, bemerkte ich, dass die Heftigkeit ihrer Triebe, die Härte ihres Charakters, sie wenig teilnehmend am Schmerz wie an der Freude anderer machte. Ein aufbrausender, sich selbst verzehrender Egoismus verschloss ihr Herz für sanfte, wahrhaft vertrauliche Mitteilung. Empöret durch den mindesten Widerstand, wähnte sie sich geschaffen, die despotischste, gefühlloseste Herrschsucht auszuüben. Oh mein Clemens, was soll aus mir werden? Ich bin so bewegt. Keine Ruhe, nirgends, zu keiner Stunde. Die Hand zittert mir vor Ungeduld. Auguste drängt nun trotz aller Hindernisse mit Gewalt auf mich ein. Sie macht mir Vorwürfe. Sie spricht, man sei auf dem Punkte, sie ins Kloster zu sperren. Man stößt ihr die größten Schändlichkeiten gegen mich ins Gesicht. Und nachdem ich mich stets gewehrt, lässt sie mich durch ihre Magd bescheiden, auf den Paradeplatz an ihr Haus zu kommen. Ich gehe hin und siehe, da Das 17-jährige Mädchen mit dem Bündelchen unter dem Arm läuft mit mir, dem es ganz ordinär dabei zumute, zum Tor hinaus. Christian, der bei mir war, bestellte eine Postchaise. So fliehen wir nach Kassel. Geschimpft und gehudelt, ein Lump, ein Vagabund genannt, auch von den meinigen verschmäht, zugleich mit bitterem Kummer entdeckend, dass ich ein ganz anderes Geschöpf entführt hatte oder vielmehr von ihm war entführt worden, als welches mich einigermaßen interessierte, ein Wesen ohne alle ideale Natur, verwöhnt, plump und heftig, mit einer an Blödsinn grenzenden Entschlossenheit, ohne Reiz des Leibes und der Seele neben mir, noch unkopuliert, innerlich aber schon getrennt. Die so stolze Auguste würdigte sich zur Buhldirne herab, die mit dem ersten besten Mann das Land durchstreicht. Denn fliehen kann ich es nicht nennen. Niemand verfolgte sie, es sei denn, sie habe ihrem Glück auf immer entfliehen wollen. Zutrauensvoll streckten Freunde und Verwandte die Arme nach ihr aus, um die Verirrte zu unterstützen, sie aufrecht zu erhalten. Junge, so sag doch, wann du kommst und reiße mich aus der Qual. Wehe der Betörten. Komm, komm. Oder du findest mich so in Sehnsucht abgehärmt, dass ich die unendliche Freude gar nicht mehr fühlen und tragen kann. Auguste zerreißt also gewaltsam die Bande, welche Natur zu ihrem Wohl und Zufriedenheit geschaffen hatte. Ihre tiefgekränkte Mutter sieht sich tollkühn das Kind entrissen, das sie unter ihrem Herzen getragen hat. Und wenn ich dann nur weinen könnte und nicht in deine Arme fliegen und dich selig ansehen und ewig dürstend küssen, dass unsere Herzen aneinander pochen. Auguste wird auch Mutter werden und alsdann erst die Strafe ihres Vergehens schon büßen. Die Rache bleibt nicht aus. Komm, komm, dass unsere Herzen aneinander pochen und so ungestüm und mächtig, dass sie die Lippen übertäuben und kaum die Augen noch süße Blicke geben können. Verirrungen fordern zu Mitleid, zur Zurechtweisung auf. Lügen und Falschheit kann nur die tiefste Verachtung erregen. Auguste ist tot für mich, und ich trauere um das, was sie sein könnte und hätte sein sollen. So ungestüm und mächtig, dass deine heiße, wallende Brust glühend mir sagt, du liebst mich unendlich. Endlich ward ich unter der größten Verfluchung der Familie förmlich in Frankfurt ausgerufen und in Fritzlar von einem katholischen Priester getraut. Die ganze Handlung war so läppisch, so elend, die Kirche schien über mir einzustürzen und eine innere Trauer vernichtete mich. Nun bin ich verheiratet. Die Familie Bethmann dringt in mich, einen Stand zu ergreifen. Sie will mich rekommandieren, aber ich kann nicht und will nicht. Das wäre noch die letzte Höhe. Ich fühle mich entzückt durch deine Lust an mir. Ja, ich liebe dich unendlich. Aber dass ich es besser sagen kann als du, ist nicht wahr. Mir fehlen die Worte. Und viel bleibt mir noch im Herzen, was dir mein Schweigen, mein Händedruck sagen muss. Aber du, lieber Dichter, kannst zauberisch das geheimste Sinnen, Schweben, Wünschen und Ahnen der Liebe aussprechen. Zweimal hat sie mich geschlagen und mich endlich dahin gebracht, dass ich sie auch einmal gewalkt. Das wirkte auf ein paar Tage wunderbar. Sie ward wie ein Engel. Sie haben mir mein unmündiges Kind geraubt, während sie kein Hindernis fanden, ihren Besitz als Gattin rechtmäßig zu begehren und zu erlangen. Moritz glaubt, dass Auguste einen Herrn brauche, der ihr kalt und fest befehlen und unter seinen Willen beugen könne. Sie hat mir den Trauring liebreich abgeschwätzt und dann zum Fenster hinausgeschmissen. Dies ist rücksichtlich Augustens empirischen Charakters mir bis itzt ein unauflösbares Rätsel. Jetzt bin ich es gewohnt. Wir reden oft 6, 7 Tage kein Wort zusammen und ich bin ganz lustig. Wenn Sie mich auch genötigt haben, Sie mit mehr Strenge zu beurteilen, als mir die Neigung meines Herzens eingegeben hätte, so kann ich dennoch nicht das Benehmen von Auguste gegen Sie billigen. Allein, wie soll ich dem Übel abhelfen? Alle Ihre Verkehrtheiten machen mir den Eindruck, als sei sie simpel oder wahnsinnig. Sie haben dem ungeachtet das gefährliche Wagestück unternommen. Und nunmehr müssen Sie alle Ihre Kraft als Mann und Gatte aufbieten, um den begonnenen Kampf ehrenvoll zu bestehen. Oft ist ein paar Stunden recht gut Wetter. Aber dann ist mir's nicht wohl. Denn gleich ist der Teufel wieder los, welches mir am allerliebsten ist. Ich lasse ihn tanzen und denke der meinigen, Das bist du. Passives Leiden ist nicht hinlänglich. Es verrät vielmehr eine Zaghaftigkeit und das Bewusstsein, dass sie Augustens impetuosen Geist sich nicht gewachsen fühlen. Sie werden dadurch Augustens Achtung und allen Einfluss auf sie verlieren. Und keine Macht der Welt ist als dann imstande, ihnen solche wieder zu verschaffen. Claudine sagt, dass Auguste ordentlich alle Tage mit einem Halstuch erscheine und ziemlich gedemütigt aussehe, dass sie einen musikalischen Tee gegeben habe, wo sie sehr schön gespielt. Clemens sei dabei gewesen und habe sich sehr darüber gefreut. Das bedeutet doch zum wenigsten, dass es nicht mehr ins Haus hineinregnet. Mit dem Einsperren in ihre Studierstube ist es nicht getan. Und sie müssen sich beeifern, Augusten Ersatz für die Opfer zu liefern, die sie ihnen gebracht hat. Sie ist nur etwas verrückt, weiter nichts. Sie werden nunmehro vielleicht leider zu spät empfinden, wie gefährlich es ist, nichts in der Welt heilig genug zu achten, um es nicht schalem Witz, Wortspiel und störrischen Launen preiszugeben. Nun, lieber, lieber Mann, ist in deinem Herzen nicht so viel Liebe für mich, dass du 3 Wochen hier zubringen willst, um mich auf mein ganzes Leben glücklich zu machen? Die Sache hat ihren Gipfel erreicht, ich kann nicht mit ihr bleiben. Am Abend schon ging die Misere wieder los und bis auf den heutigen Tag war ein steter Wechsel zwischen Versöhnung und Rückfall. Ihre Seele ist lahm und krampfhaft zwischen der ordinären Pflicht und der Schlechtigkeit. Ich habe alles getan, was ein Mensch und ein Christ tun kann. Ich habe erwartet und entsagt, dann belehrt und nicht erhört, dann gebeten, geweint und verzweifelt. Ja, ich habe bürgerlicher Tugend wegen mich beinahe dem Teufel ergeben, denn ich habe mir beinahe den Schädel eingerennt an diesem Fels und dann ein Tor an ihn gemalt und einen Gott. Und diesen habe ich angefleht, er solle das Tor öffnen. Das war aber ein geschnitztes Bild und das war Sünde. Ich will dir zu gefallen leben. Ich will dir immer heiter erscheinen. Aber der Schmerz in meinem Herzen gewinnt zu viel Gewalt über mich, wenn ich allein bin. Ich kann ihn nicht unterdrücken. Er macht mich sehr reizbar. Und so entzweien wir uns. Nachdem sie es durch nächtliches Aufbleiben bis gegen Morgen, durch lautes Heulen und Stampfen in ihrem Bette dahin gebracht hat, dass ich mein Nachtlager in meiner Stube nehmen musste, um doch nur wenige Stunden zu ruhen und nicht dem aufgepeinigten Fluch und Grimm zu erliegen, ward sie endlich einige Tage wieder leidlich, unterließ dennoch aber nicht, was einer unglücklichen Frau nicht gebührt, in mancherlei Gesellschaften, die ich nicht kenne, herumzurutschen. Retten Sie mich vor Verzweiflung. Clemens will sich von mir scheiden lassen. Meine Unvernunft, von ihm geliebt zu werden, hat mich schlecht gemacht. Ich war eigensinnig, launisch, leichtsinnig. Aber dies ist nun vorbei. Ohne ihn kann ich nicht leben. Er ist mir alles. Oh, gebt ihn mir wieder. In Liebeskampf? Von Lust? Vom Tode trunken? Gesunken? Hat Tränen sie getrunken? Ist an ein Herz das andere hingesunken? Sag. Ich schwöre dir heilig, es ist eine große Veränderung in meinem Herzen vorgegangen. Ich habe mich endlich in das Notwendige gefunden. Ich bin dir ganz ergeben. Diese Arme wollen Flügel werden? Gebärden? Zu der Erden? Nicht Flügel sind es, Falten. Nein, Falten sind es. Leichentuches Falten. Haare. Zerraufte Haare. Das Freudenbett. Die Bahre. Wie wunderbar überraschte mich nicht ein Brief von ihr. Hat Tränen sie getrunken. Wie wunderbar überraschte mich nicht ein Brief von ihr, in welchem sie mich bis an die Sterne erhob und sich ganz vernichtete und mein schwaches Gemüt, das immer glaubt und hofft und endlich zerbricht, hat auch da wieder gehofft. O deute die undeutlichen Gebärden. Die Arme wollen Flügel werden. Nein, Falten, Mantelsfalten, Leichentuchesfalten. Gestalten. O löse mir des Zweifels Angstgestalten, Gewalten, schmerzliche Gewalten. Sink nieder Nacht, um sie strahlt Heiligenschein. Aber wie lässt sich das Herz ganz unterdrücken? Bin ich einsam, so werde ich mich oft unaussprechlich elend fühlen. Und wie kannst du selbst glücklich mit einer Frau leben, deren ganze Heiterkeit und Zufriedenheit mit dir nur Anstrengung wäre? Zerraufe Haare, Licht, das Rosenbett enthülle. Verhüll, enthüll das Freudenbett, des Leichentuches Falten, die Haare, enthülle mir die Bahre. Aber sieh da, meine Dame wird von Neuem brutal und mürrisch. Um sie strahlt Heiligenschein. Sie schleppt sich allerlei Bücher zusammen, endlich kömmt sie mit Thümels Reisen an und ich sage ihr höflich, es sei ein obszönes Buch, sie möge es nicht lesen. Sie liest aber ruhig alle 8 Bände durch, erklärt zugleich mehrmal, sie müsse und werde sich von mir scheiden lassen. Ich ward stumm. Sie schäkerte und scherzte mit Arnim bei Tisch über Hof- und Stadtgeschichten und zerschnitt mir die Seele mit frechem Gelächter. Clemens spielte mit verbundenen Augen und mit den Händen auf dem Rücken um sein Glück. Es war frevelhaft. Aber man darf ihn darum nicht strafen. Ich habe ihr heute ruhig einen Brief geschrieben, worin ich ihr angezeigt, dass ich mich von ihr trennen werde. Sie hat nicht gesäumt, sogleich von ihrem Throne sich in den Dreck zu werfen und mit abgedroschenem Geheule und Fußküssen zu versudeln. Es ist mir noch zum Speien. Ach, Clemens, willst du mich denn aber auf immer unglücklich machen? Wenn ich denke, dass ich in diesem Brief zum letzten Mal um Glückseligkeit bitte und dass sie mir kaum abgeschlagen werde, kann ich nicht enden. Sie ist seit 3 oder 4 Tagen abermals sehr demütig und still. Aber das alles gilt mir bereits ebenso wenig als das Gegenteil. Ich will nichts mit ihr zu tun haben und wasche mir die Hände. Wenn man es begehrt, will ich ihr alles geben, was ich habe, um sie loszuwerden. Das heißt, ich will gern mein Geld hingeben, um mein Leben und ihres zu retten. Von ihnen allein abzuhangen, hat Auguste alle anderen Abhängigkeiten aufgehoben. Und wer könnte sich anmaßen, dieses Wesen von Neuem sich zu unterwerfen, dessen Gesetzlosigkeit gerade sein und ihr Unglück macht? Die Scheidung endlich denken sie sich doch ja nicht so leicht, selbst wenn alles dazu einwilligen sollte, wozu doch noch sehr viel fehlt. Meine Dame hat trotz aller reuigen Briefe die ganze Zeit ihre niederträchtige, wahnsinnige Rolle fortgespielt. Ich bin auch ihres Anspeins und Tretens satt geworden. Und ich habe sie einigemal mit dem besten Gewissen und kaltem Blut tüchtig durchgeprügelt. Denn sie ist ein Hund und ein sehr schlechter, böser Hund. Sie ist besessen und ich prügle den Teufel mit rechter Lust. Clemens, dies Jahr war hart. Meine Jugend ist hin. Lass mich noch Zufriedenheit finden. Bedenke es wohl. Darum bitte dich mit heißen Tränen die Frau, die so heilig auf deine Liebe traute. Sie sind so sehr außer Fassung, dass sie der Auguste in manchen Dingen, gewiss ohne es zu wollen, offenbar Unrecht tun. Die Grundempfindung aller ihrer Briefe ist diese. Auguste schwebt zwischen Schlechtigkeit und Verrücktheit. Sie stehen ihr gegenüber, fromm und rein, mit dem besten Willen, sie zu heilen, zu leiten, zu bessern, aber furchtlos. Lieber Clemens, wer zweifelt daran, dass Sie es gut und rein mit Auguste gemeint haben? Aber ebenso gewiss bin ich, dass Auguste von Herzen gerne glücklich mit Ihnen gelebt und Sie glücklich gemacht hätte. Nun also, von Ungeschicklichkeit ist die Rede, und ungeschickt waren Sie gegen Auguste nicht minder. In meinem großen Elend ist das Neueste, dass die zu Zeiten ganz verrückte Auguste vor 3 Tagen mit einem Federmesser und einer Schere aus Langeweile sich 2 Stiche gegeben hat, die ein kolossaler Floh auch hätte vollziehen können. Die Szene war komplett. Lulu und Claudine saßen 2 Tage an ihrem Bett. Madame hat gar keine Üblichkeiten schon am anderen Tage empfunden als ein ganz gewaltiges Singen zur Gitarre. Sie zu sich zu nehmen, ist ihre Mutter durchaus nicht zu bewegen. Sie habe sie sonst nicht bändigen können und werde es jetzt noch viel weniger können. Dagegen sieht ihre Familie alles Verkehrte und Zügellose an ihr wohl ein. Nur offenbare Gewalt, sagen sie, könne sie bändigen. Clemens solle sein Recht gebrauchen und sie mit Gewalt in ein Kloster bringen, um sie vorläufig zu verwahren. Was der Clemens von gewaltsamen Mitteln für schlimme Folgen befürchte, sei eitle Furcht. Entlaufe sie dann, so wollen sie sie gefangen nehmen und einsperren. Diese Bestie ruiniert mich ganz an Leib, Seel und Vermögen. Bei alledem lebt sie von den sogenannten fürchterlichen Schreckensromanen. Während sie in ewiger Quälerei stumpf wird, liest sie ein 30 Bände aller Tage von der blutigen Nonne und vom Mörderschloss und mit dergleichen Zeug die leere Hirnschale angefüllt, quält sie von Neuem. Scheidung ist unter diesen Umständen nicht möglich, denn Auguste hat kein Verbrechen begangen, weswegen sie Scheidung fordern könnten. Sie willigt nicht in die Scheidung, und wenn sie einwilligte, könnte die Scheidung vor 4 bis 5 Jahren nach dem Gesetz nicht erfolgen. Mit Rücksicht auf die Teilnahme, die Sie mir an meinem Unglück zu nehmen versichert haben, melde ich Ihnen, dass ich bis Mittwoch das grundböse Weib mit all ihren Effekten zu einer trefflichen Predigerfamilie aufs Land bringe, damit ich Sie oder Sie mich nicht vor das Kriminalgericht bringe. Ich denke jetzt nur immer an die Zeit, wenn du bei mir sein wirst, lieber, süßer Clemens. Sie beträgt sich ganz gut und schreibt mir recht schöne, zärtliche Briefe. Gehe ich spazieren, so gehe ich auf dem Rand des Pfädchens, um Platz für dich zu lassen. Denn neben mir musst du gehen, sonst muss ich immer rücklings gehen, um dich zu sehen. Ich hoffe, dass alle Teufeleien nur des Teufels Komödien waren, womit er ihren Auszug aus der großen Welt in ein besseres Leben verhindern wollte. Bei Tische meine ich immer, ich müsste deine eine Hand halten und von deinem Fuß getreten werden. Überhaupt ist ihr Wesen so ungeheuer toll gewesen, dass ich keine Erinnerung dafür habe und ihr nun auch wieder von Herzen verzeihe. Und wenn ich mich kenne, wie du mir die Haare ordnen willst und wie ich dann in dem Spiegel meinen freundlichen Jungen ansehe und seine Hand küsse, küsse. Clemens ist unterdessen hier durch und hat bei dem Modehändler allerlei Putz, wahrscheinlich für Auguste, aufgepackt. Es hat sich doch von hier aus eine Liebschaft mit seiner Frau angesponnen. Und nun ist er hin, um sich wahrscheinlich in den ersten Tagen wieder mit ihr herumzuprügeln. Sie hat einen jungen Geißbock. Den schleppt sie mit großer Behendigkeit die hohen Berge hinauf. Er darf keinen Augenblick von ihr. Sie ruft ihn den ganzen Tag. Selim, Selim. Ich glaube, dass sie sich den Clemens darunter vorstellt. Denn Selim und Clemens gleicht sich doch sehr im Klang. Sie schneidet auch in alle Bäume des Clemens seinen Namen und spricht, er sei doch ein Gott. Wenn ich abends unter mein Bett leuchte, ob kein Mensch darunter steckt, fällt mir ein, wie du mich so einmal erschrecktest und wie du es wieder tun könntest und mir armen, furchtsamen Kinder das Licht ausblasen und wenn ich zittere, mich in die Arme nehmen, wo ich doch keine Ruhe fände an deiner schönen Brust. Ein Haupthindernis ist die sehr häufige Reue, ja Zerknirschung der Auguste, die im nächsten Augenblick wieder wie weggeblasen ist. Clemens hat nach Ansicht eines merianischen Kupferstichs von Landshut keine Lust dorthin. Wenigstens ist er sehr zweifelhaft. Hin- und Rückreisen mit Sack und Pack, die Frau ungerechnet, würde ihm vielleicht 1000 Gulden kosten. Und die braucht jetzt für 8 Taler Haarwickeln, isst nichts als Quetschenkuchen, geht im Hemd einher. Das ist der ausgepresste Saft aus sehr faserigen, verwickelten Historien. Gott weiß, dass Clemens mir dabei sehr leid tut. Auguste ist eine Epilepsie, die ich habe und die mich plötzlich mitten in jedem gültigen und gleichgültigen Zustande des täglichen Lebens niederwirft. Dein Entschluss erwarte ich mit Zittern. Ich hoffe nichts für sie und von ihr. Sie meint es gut, aber sie taugt nichts, durch und durch. Die Kinder solcher Familien sind geboren wie Maden aus verdorbenem Konfekt und das wird nie anders werden. Entscheide jetzt und ich will in Landshut leben, wie du willst. Ich werde auch alt und der leichte Trost wird mir schwer. Vor allem möchte ich wissen, ob Auguste einiges Vermögen eigen besitzt, damit ich ihr entweder erlauben kann, nach dessen Maßstab zu leben oder sie mit Ernst dahin einschränke, mich nicht an den Bettelstab zu bringen. Du sollst mit mir zufrieden sein oder doch gestehen, dass ich tue, was ich kann. Ich möchte verzweifeln über mein Weib, die mir einen Jammerkübel nach dem anderen übergießt. Wohin ich flüchten soll, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich lange in diesem Land existieren werde. Ich will fortlaufen, Gott weiß wohin. Ich lebe nur, um mich zu ekeln. Schreiben mag ich nicht mehr, denn was soll ich schreiben? Du hast nicht geschrieben. O Gott, liebst du so? Ich bin böse. Ist das Liebe, dass du mich nur quälst? Jetzt schweigt dein Herz. Ich bin sehr böse und unmutig. Ich habe dich gar nicht lieb. Auguste, welche jetzt auf dem Fuß ist, den Clemens wiederzugewinnen, er hat ihm dem Abend vor Christtag ein sehr schönes Krippchen gekauft, mit Felsen, Bergen und Wasserfällen. Palmbäume, alte Ruinen, Paläste und Hütten, Muschelgrotten. Ungemein viele Figuren, die mit Gold, Perlen und Edelsteinen geschmückt sind. Du kannst dir also vorstellen, wie sehr es ihm Freude macht. Ich lebe in beständigem Fluchen und Misshandeln und werde gleich einem Schinder täglich stumpfer und fühlloser. Da nun meine Dame bloß für die Langeweile plötzlich Gift eingenommen haben wollte, zu sterben vorgab, kein Gegenmittel einnehmen wollte und in meiner und der Ärzte Gegenwart mit verstelltem Kotzen, Testament machen etc. einen ganzen Tag zubrachte, sich aber sehr wohl befand, reist ich den anderen Tag nach München, um mich bei Bettinen zu erholen. Und doch musst du mich noch einmal sehen, mein Clemens. Selig wäre ich letzthin gestorben, aber ist mir der Tod heute treulos, so bin ich unsterblich. Ich werde den Tod schon im Herzen tragen, wenn ich dich sehe. Und zögert er dann, so werde ich ihn beschleunigen. Es ist hier nicht mehr die Rede von ehelicher Uneinigkeit, sondern von einem tollen Weibe, das gezähmt werden soll. Wer soll das tun? Nach dem Buchstaben des Gesetzes allerdings der Clemens. Das ist aber absolut unmöglich. Schon deswegen, weil die Auguste sich in der Gewalt hat. Und also überall, wo man Gericht und Polizei gegen sie gebrauchen wollte, den Schein für sich und gegen Clemens haben würde. Wenn du ihnen nur darstellen kannst, dass die Sache kriminal werden kann, da diese Person nun schon mehrmal sich nach dem Leben getrachtet. Und ich muss leider gestehen, dass ich es nicht für unmöglich halte, sie könnte einmal Lust bekommen, mich aus Liebe mit in die andere Welt zu spedieren. O Clemens, ohne allen Groll scheide ich. Ich muss an das Schicksal glauben, um mich darein zu fügen, dass meine Liebe zu dir so unbarmherzig verschmäht wird. Kaum war ich 2 Tage in München, als mir Savigny einen Freund extra Post schickte, der morgens mich um 7 Uhr aus dem Schlaf rief. Auf, machen Sie sich fort, Ihre Frau ist heute Nacht hierher gereist und vor einer Stunde gekommen. Sie hat in Landshut verkündigt, dass sie sich im Wirtshaus in ihrer Gegenwart vergiften wollte. Ich zog mich schnell an, raffte nur meine Papiere zusammen und eilte nach Landshut zurück. Nein, ich habe keine Hoffnung mehr. Ich will dich auch nicht sehen, um noch einen freundlichen Blick von dir zu erhalten. Der wird mir nicht. Sehen will ich dich, nur sehen. Dich, Seele meiner Seele. Savigny mittelte mir eine heimliche Zuflucht im Gebirg, 2 Stunden von Landshut, sehr einsam und abgelegen, bei einem Ex-Benediktiner aus. Der auf einem adligen Schlössel, das so groß wie eine Laterne ist, wohnt und von allen Holzarten Bücher macht, worin wie in kleinen Kasten das Blatt, die Blüte, die Insekten sind. Hier sitze ich und helfe ihm, seine Kasten voll verschiedener Baumwanzen, Schmalböcke etc. zu sortieren. Auguste kann mir hier nichts tun, denn ich bin ganz umgeben von einigen tausend Holzraupen. Bete für mich. Gott wird mich wohl strafen, aber ich habe es wohl überlegt. Alle Strafe ist besser als hier die Qual, von dir verstoßen zu sein. Als die Furia ihren Zweck, mich mit der 2. Auflage der erlogenen Vergiftungsszene zu ängstigen, verfehlt hatte, soff sie den Giftbecher im Wirtshaus vor Bettinen und den Markeurs aus. Das ganze Haus und bald die Polizei umgab sie. Den Ärzten, welche ihr par force ein Klistier setzen ließen, las ich meine ersten Briefe und Gedichte vor. Sie spie und schiss und raste à la Ophelia, sie beichtete dem Beichtvater der Königin und ließ das letzte Zügenglöcklein für sich läuten und bei 2 Münchner Mirakelbildern für sich beten. Das von 9 Uhr morgens bis 3:30 nachmittags. Du Lieber, Lieber, an mich denken wirst du doch noch und sehen werde ich dich auch noch. So habe ich noch eine Freude auf der Welt. Um 6 Uhr gab sie Teegesellschaft im Bett und sprach zur allgemeinen Bewunderung mit dem modernen Beichtvater und verschiedenen Ärzten entzückend von der Phaedra und Braut von Messina und von ihrem Clemens. Und die Herren beneideten mich um mein Weibchen. Übrigens wurde der Skandal so groß, dass man ihr von oben herab insinuierte, sich wegzugeben oder mit dem Tollhaus vorlieb zu nehmen. Ich verzeihe deinen vermeintlichen Freunden, die dir durch meinen Tod die ewige Reue bereiten. Verzeih ihnen wie ich, wenn du einst diese fühlst. Kaum war sie fort, so verließ ich meinen Insektensammler und begab mich an meinen verlassenen Herd, wo ich alles verwüstet fand. Die erste Entdeckung, die man in München zu allgemeinem Gelächter und Spott der Ärzte machte, war, dass sie keineswegs Gift genommen, sondern eine Flasche Malaga mit Zahnpulver ausgesoffen und dass sie eine halbe Stunde vor ihrem Unternehmen nicht in der Apotheke Gift geholt, sondern in einer Lesebibliothek ihr wöchentlich 20 Bände Romane nach Landshut zu schicken, kontrahiert hatte. Behalte du meine Sachen. Du wirst einst darunter die suchen, die dich so glücklich hätte machen können, wenn du es gewollt hättest. Oh, du wirst mich lieben. Auguste. Testament, Priester, Arzt, ja selbst der Tod wurde hier bloß zum Narren gehabt, um den armen Clemente zu schinden, welcher unterdessen Schmalböcke, Blattläuse und Schmeißfliegen mit Gummi in Reih und Glied auf Goldpapier klebte. Wohlan, so bin ich deiner los. Wohlan, so bin ich deiner los. Los. Schoß. Los. Feiler Schoß. Geiler Schoß. Geiler Leib. Du freches, lüderliches Weib. Geiler Leib. Fluch über deine Brüste. Ekle Lüste. Feile Brüste. Schmutzig Kissen geiler Lüste. Ja. Auguste wurde freudig und herzlich von uns aufgenommen. Wir lieben sie alle, besonders ich. Sie glaubte, in ihrer Heimat zu sein. Nichts glich ihrer Freude, ihrer Rührung. Und sie sollten sie jetzt sehen. So freundlich, so teilnehmend, so hingebend in unsere Verhältnisse könnte kein Weib sein. Fluch über jede tote Stunde, die ich an deinem lügenvollen Munde in ekelhafter Küsse Rausch vollbracht. Fluch über jede Nacht, über jede gottvergessene Nacht, die ich in toller Liebe überwacht, die unter deinem Fenster ich gewandelt, gehandelt, an deinem Mund gehangen, in deinem Bett, in deinem frechen Bett. Sie ist wohl nicht glücklich, aber keine Klage, keine finstere Laune trübt uns das Leben. Ihr Dank für jede kleine Freundlichkeit ist so zart. Sie ist so zufrieden, so ganz zu uns gehörend, dass wir sie einen guten Geist unserer Familie nennen müssen. Und noch mehr gute Herzen wie unsere bitten hier den Himmel um Glück für sie. Fluch über jede gottvergessene Nacht, die ich in deinem frechen Bett erhandelt, die ich in toller Liebe überwacht, wohl unter deinem Fenster hingewandelt. Wenn du mit andern in dem Werk befangen, mit anderer Lüg, an anderm Mund gehangen. Hast du irgend schon etwas von Frankfurt über Augustes Hausrat gehört, was damit werden soll? Überhaupt ist es seltsam, dass man auch gar nichts mehr vernimmt, ob sie sie behalten oder mir wieder aufhängen wollen. Du drohst, du elend Weib, dich zu ermorden? O, könntest du's. Es stirbt dein ganzer Orden. Doch spar die Mühe nur, denn du bist längstens tot. Längst faulst du in dir selbst, in Sünd und Lügenkot. Bethmann meldet, Auguste wünsche geschieden zu sein, weil sie nicht mehr mit mir glücklich zu werden hoffe. Ich bin über diese Art und Weise in nicht geringer Bestürzung, besonders da der Brief schier lautet, als hätte man in aller Seelenruhe bereits die Klage eingereicht. Die Geschichte käme am Ende heraus, dass ich mit Schande und Strafe von außen belegt und von innen einer Lüge und Komödie vor den Gerichten beschuldigt würde, so dass meine elende Ehe mit Unrecht begönne und mit Lüge schlösse. Es hat die Ehegattin des Bürgers Clemens Brentano von Frankfurt am Main, Magdalena Margareta Auguste, geborene Bussmann, daselbst beim geistlichen Gericht in Aschaffenburg angezeigt, dass ihr genannter Ehegatte sie im März 1809 böslich verlassen habe. Augustens Ankunft in Berlin hat uns einen allgemeinen elektrischen Schreckensschlag gegeben. Ich muss dir sagen, dass mich nichts grimmiger und wilder gegen Clemens machen könnte, als wenn er uneingedenk seines eigenen Verderbens, nämlich dass sein Geist bei lebendigem Leibe vermodert, wieder mit ihr zusammenkäme. Ich bitte dich, mir zulieb, halt ihn mit allen Kräften ab, leichtsinnig hergebrachtermaßen sich wieder hinreißen zu lassen. Schneidst du dir den Hals ab und springst du in die Spree, du findest nie ein Grab. Die Spreu schwimmt in der Höhe. Des Todes heiliger Traum wird nimmer dich erlösen. Es stirbt ein grüner Baum, doch nie ein dürrer Besen. Ohne mich darüber weiter auszulassen, ob Auguste oder Clemens der schuldige Teil ist, was in mancher Hinsicht noch nähere Erörterung erleiden dürfte, so scheint es mir hauptsächlich darauf anzukommen, dass wir den Zweck, der unvermeidlich erreicht werden muss, fest im Auge behalten und nur auf die Art, wie derselbe am sichersten erreicht werden kann, Rücksicht nehmen. Ein Zusammenbleiben beider ist, wie Sie sich selbst überzeugt haben, unmöglich. Folglich muss Trennung statthaben. Diese Trennung kann durch die stattgehabten Auftritte nie erreicht werden, weil dies keinen legalen Scheidungsgrund darbietet. Besonders da beide alle gegenseitigen Empfindungen noch nicht ganz verloren zu haben scheinen. Und da eine Aufzählung aller einzelnen, die Unzufriedenheit bestätigenden Tatsachen einen nur zu weitschichtigen und für beide mit den größten Kosten verbundenen Rechtsstreit erheischte, bei dessen nicht wohl abzusehendem Ende doch der Zweck der Trennung nicht erreicht werden würde. Weil doch eigentlich genommen diese Tatsachen und besonders jene von Ihnen bemerkten Vorfälle zu München, Kassel und Landshut nur die Persönlichkeit der Auguste angingen und durch Clemens streng genommen veranlasst worden sind, mithin auf keinen Fall geeignet sein können, ihn zur Klage auf Trennung zu befähigen, noch weniger aber ihn zum schuldlosen Teil zu machen. Wohlan, du elend Weib, nun sind wir auf der Stelle, wo wir zuerst uns sahen. Und dein Geselle, und wo mich dein Geselle, der Teufel, der dich reitet. Wie laut sein Flügel rauscht. Du Lügnerin, leb wohl, du Hexe. Ich hab dich nie gekannt. Es war ein böser Traum. Ich hör den dunklen Fluss. Es tönt die dumpfe Welle. Auguste ist in Kassel. Man gibt ihr Liebschaften mit allerlei Offizieren schuld. Zur Lulu ist sie einmal in einem schlechten Anzuge gekommen, dass der Bediente sie kaum eingelassen, hat sich ganz demütig angelassen, hat gesagt, sie wolle alle ihre Extravaganzen aufgeben, es komme nichts dabei heraus. Die Lulu fragt, wo sie gewesen sei. Da erzählt sie, dass sie von einer Hetzjagd komme und begeistert sich in dem Vergnügen, einen Hasentod zu hetzen. Da keiner von all deinen Verwandten etwas Bestimmtes von deiner Ehescheidung wusste, ging ich zu Euler und der sagte mir, dass die Scheidung nicht fehlen könne. Von dem Hausrat, Möbeln und Küchenwerk der Auguste ist ein Inventarium zu machen und eine Auktion, denn man kann die Sachen doch nicht stehen lassen und ganz verderben, und gedenke ich mich des Geldes zur Deckung der mich etwa treffenden Scheidungskosten zu bedienen. Kurz, die Sachen müssen zu Gelde verwandelt werden. Wohlan, du elend Weib, nun sind wir auf der Stelle, wo wir zuerst uns sahen, ich, du und dein Geselle. Ich meine den Teufel, Weib, der deine Seele reitet. Hör, wie sein Flügel rauscht, den über dir er breitet. Verdorren mag der Fuß, der je dein Bett beschreitet. Ich hab dich nie gekannt. Ich hab dich nie gesehen. Es war ein böser Traum, er muss hinuntergehen. Du Lügnerin, leb wohl, leb schlecht. Hier ist die Schwelle. Ich hör den dunklen Fluss. Ich hör den Fluss. Ich hör die Welle. Die dumpfe Welle. Ach was. Meine Schwester Auguste hatte damals Frankfurt verlassen und war nach Paris gekommen. Der Onkel Bethmann hatte den Verkehr mit ihr stets aufrechterhalten, trotz der abseitigen Existenz, die sie sich dort begründet hatte, und der von ihr bevorzugten seltsamen Umgebung. Trotz ihrer exaltierten politischen Ansichten, die sie in die Journalistik gedrängt und sogar in die Komplotte der liberalen Bonapartisten verwickelt hatten. Im Jahre 1815 hatte Auguste, um die Vergünstigung nachgesucht, zu der kleinen Schar von Getreuen stoßen zu dürfen, die dem Kaiser nach St. Helena folgte. Das allein genügte, um sie in unserem Milieu unmöglich zu machen. Mein Onkel Bethmann, der ebenso wenig wie wir die Meinung seiner Nichte billigte und deren Folgen fürchtete, unternahm es, sie nach Frankfurt zurückzubringen, und um dies zu erzielen, überredete er sie zu einer zweiten Heirat. Er hatte einen Gatten zur Verfügung, der in allen Bankgeschäften erfahren war und dem er die Fähigkeit zutraute, als Teilhaber in die Firma Bethmann einzutreten. Nach der Eheschließung kam das junge Paar zu uns, aber nur ab und zu. Da Auguste sehr viel Geist besaß und ungemein heiter war, ging ich gern zu ihr. Ihr Haus war bescheiden, aber keineswegs banal. Sie hatte zwei Söhne, die sie abgöttisch liebte. Ach, was ist von diesem Heim geblieben, das damals einige bevorzugte Wesen beherbergte, die glücklich waren? Der Sturmwind hat alle zerstreut. Das Unglück ist eingekehrt. Der Tod hat sein Werk verrichtet. Die unglückliche Auguste hat sich am Dienstag in der Karwoche ihrem Haus gegenüber an der Schwimmanstalt ertränkt. Man hat sie am Mittwochmorgen an der Spitze des Wehrs mit zwei Gewichtsteinen am Hals gefunden, sie in einem Kahn gegen den Brunnen gefahren und gleich auf dem Kirchhof in die Familiengruft gebracht. Auguste hinterlässt vier Kinder, die sie mit Affenliebe liebte. Die Geschichte ist ganz in ihrer alten Art. Ihr Mann hatte ihr gesagt, wenn sie ihre Kinder nicht vernünftiger behandle, so müsse er sie in Pension tun. Da wurde sie still. Dienstagmittag quälte sie ihn wie gewöhnlich mit übertriebener Sorge beim Essen. Er solle seine Gesundheit schonen, dies und jenes liegen lassen, diese, jene Arznei nehmen. Er sagte ihr, wenn du mich nicht ruhig essen lässt, gehe ich in den englischen Hof essen. Da sie nicht aufhörte, ging er aus. Nun setzte sie sich in ihren Einspänner und fuhr in der Dämmerung den Gaul schier zu Tode in der Gegend umher, kam nach Haus, lief durch alle Stuben, riss und schlug die Türen, begehrte zwei Gewichtsteine, einen Schal zu beschweren, ging dann und rennte in der Dämmerung am Kai herum. Sie kam nicht mehr nach Haus. Ihr Mann kommt um 9:30 heim, schickt nach ihr an alle Orte vergebens, wird Angst, man hat sie am Kai spät gesehen, ihr Pultschlüssel lag an ihn versiegelt da, er öffnet, er findet ihren Schmuck zusammengelegt, sonst keine Zeile. Er lässt Dr. Klaus, seinen Freund und Pfarrer Stein rufen. Man beginnt zu suchen mit Tagesanbruch, findet ihren Mantel und Hut zusammengelegt, ein Papier draufgesteckt, Adresse Frau Auguste Ehrmann und 15 Groschen für den Überbringer. Verzweiflung in der Liebe an der Liebe. Nun suchte man mit Schiffen und fand sie tot. In Liebeskampf? Im Todeskampf gesunken? Ob Atem noch von ihren Lippen fließt? Ob ihr der Krampf den kleinen Mund verschließt? Kein Öl die Lampe? Oder keinen Funken? Der Jüngling, betend, tot, in Liebe trunken? Ob er der Jungfrau höchste Gunst genießt? Was ist's, dass der gefallene Becher gießt? Hat Gift? Hat Wein? Hat Balsam sie getrunken? Des Jünglings arme Engelsflügel werden. Nein, Mantelsfalten, Leichentuchesfalten. Um sie strahlt Heiligenschein, zerraufte Haare, Strahlhimmelslicht, Flammhölle zu der Erden, brich der Verzweiflung rasende Gewalten, enthüll, verhüll das Freudenbett, die Bahre. Requiem für eine romantische Frau. Sie hörten ein Hörspiel von Hans Magnus Enzensberger. Es sprachen Clemens Brentano, Bruno Ganz, Auguste Bussmann, Jutta Lampe, Bettine Brentano, Monika Hansen, Bethmann, Bankier, Otto Sander, Savigny, Peter Fitz, sowie Hermann Ebeling, Sibylle Gillis, Jana Luca, Evelyn Maron und Uwe Müller. Die Gedichte Brentanos sprach Gerd Warmeling. Ton und Technik Friedrich Wilhelm Häfner und Renate Klein. Regieassistenz Christoph Pragua. Regie Manfred Marchfelder. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Sender Freies Berlin. Aus dem Jahr 1983.